Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, da sie vor dem Herrn opferten, und sprach: Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht allerlei Zeit in das inwendige Heiligtum gehe hinter den Vorhang vor dem Gnadenstuhl, der auf der Lade ist, dass er nicht sterbe. Denn ich will in einer Wolke erscheinen auf dem Gnadenstuhl. Sondern damit soll er hineingehen, mit einem jungen Pharren zum Sündopfer und mit einem Widder zum Brandopfer. Und soll den heiligen leinenen Rock anlegen und Leinenriedwand an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Hut aufhaben. Denn das sind die heiligen Kleider. Und soll sein Fleisch mit Wasser baden und sie anlegen. Und soll von der Gemeinde der Kinder Israel zwei Ziegenböcke nehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll den Pharren sein Sündopfer herzubringen und sich und sein Haus versöhnen. Und danach die zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen, vor der Tür der Hütte des Stifts. Und soll das Los werfen über die zwei Böcke, ein Los dem Herrn und das andere dem ledigen Bock. Und soll den Bock, auf welchen des Herrn Los fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los des Lebendigen fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er ihn versöhne und lasse den lebendigen Bock in die Wüste. Und also soll er dann den Pharren seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus versöhnen und soll ihn schlachten. Und soll einen Napf voll Glut vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht, und die Hand voll zerstoßenes Räucherwerks und hinein hinter den Vorhang bringen und das Räucherwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass der Nebel vom Räucherwerk den Gnadenstuhl bedecke, der auf dem Zeugnis ist, dass er nicht sterbe. Und soll des Bluts vom Pharren nehmen und mit seinem Finger gegen den Gnadenstuhl sprengen vorne an. Siebenmal soll er also vor dem Gnadenstuhl mit seinem Finger vom Blut sprengen. Danach soll er den Bock des Volkssündopfer schlachten und seines Bluts hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit des Pharren Blut getan hat, und damit auch sprengen vorne gegen den Gnadenstuhl. Und soll also versöhnen das Heiligtum von der Unreinigkeit der Kinder Israels und von ihrer Übertretung in all ihren Sünden. Also soll er tun der Hütte des Stifts, denn sie sind unrein, die umherliegen. Kein Mensch soll in der Hütte des Stifts sein, wenn er hineingehe zu versöhnen im Heiligtum, bis er herausgehe. Und soll also versöhnen sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israel. Und wenn er herausgehe zum Altar, der vor dem Herrn steht, soll er ihn versöhnen und soll des Bluts vom Pharren und des Bluts vom Bock nehmen und auf des Altars Hörner umhertun. Und soll mit seinem Finger vom Blut darauf sprengen siebenmal und ihn reinigen und heiligen von der Unreinigkeit der Kinder Israels. Und wenn er vollbracht hat das Versöhnen des Heiligtums und der Hütte des Stifts und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Da soll dann Aaron seine beiden Hände auf sein Haupt legen und bekennen auf ihn alle Missetat der Kinder Israels und alle ihre Übertretung in all ihren Sünden. Und soll sie den Bock auf das Haupt legen und ihn durch einen Mann, der vorhanden ist, in die Wüste laufen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf ihm in eine Wildnis trage und lasse ihn in die Wüste. Und Aaron soll in die Hütte des Stifts gehen und ausziehen die leinenen Kleider, die er anzog, da er in das Heiligtum ging, und soll sie da selbst lassen. Und soll sein Fleisch mit Wasser baden an heiliger Stätte und seine eigenen Kleider antun und herausgehen und sein Brandopfer und des Volks Brandopfer machen und beide sich und das Volk versöhnen und das Fett vom Sündopfer auf dem Altar anzünden. Der aber den lebendigen Bock hat ausgeführet, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch mit Wasser baden und danach ins Lager kommen. Den Pharren des Sündopfers und den Bock des Sündopfers, welcher Blut in das Heiligtum zu versöhnen gebracht wird, soll man hinausführen vor das Lager und mit Feuer verbrennen, beides, ihre Haut, Fleisch und Mist. Und der sie verbrennet, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch mit Wasser baden und danach ins Lager kommen. Auch soll euch das ein ewiges Recht sein. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr euren Leib kasteien und kein Werk tun, er sei einheimisch oder Fremde unter euch. Denn an diesem Tage geschiehet eure Versöhnung, dass ihr gereinigt werdet. Von all euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch der größte Sabbat sein, und ihr sollt euren Leib demütigen. Ein ewiges Recht sei das. Es soll aber solche Versöhnung tun ein Priester, den man geweiht und des Hand man gefüllet hat zum Priester an seines Vaters statt, und soll die leinenen Kleider antun, nämlich die heiligen Kleider. Und soll also versöhnen das heilige Heiligtum und die Hütte des Stifts und den Altar und die Priester und alles Volk der Gemeinde. Das soll euch ein ewiges Recht sein, dass ihr die Kinder Israels versöhnet von all ihren Sünden, im Jahr einmal. Und Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israels und sprich zu ihnen: Das ist es, das der Herr geboten hat. Welcher aus dem Hause Israel einen Ochsen oder Lamm oder Ziege schlachtet in dem Lager oder außer vor dem Lager und nicht vor die Tür der Hütte des Stifts bringet, dass es dem Herrn zum Opfer gebracht werde vor der Wohnung des Herrn, der soll des Bluts schuldig sein, als der Blut vergossen hat, und solcher Mensch soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Darum sollen die Kinder Israels ihre Opfer, die sie auf dem freien Felde opfern wollen, vor dem Herrn bringen, vor die Tür der Hütte des Stifts, zum Priester und all da ihre Dankopfer dem Herrn opfern. Und der Priester soll das Blut auf den Altar des Herrn sprengen vor der Tür der Hütte des Stifts und das Fett anzünden zum süßen Geruch dem Herrn. Und sollen mitnichten ihre Opfer hinfort den Feldteufeln opfern, mit denen sie huren. Das soll ihnen ein ewiges Recht sein bei ihren Nachkommen. Darum sollst du zu ihnen sagen: Welcher Mensch aus dem Hause Israel oder auch ein Fremdling, der unter euch ist, der ein Opfer oder Brandopfer tut und bringt es nicht vor die Tür der Hütte des Stifts, das erst dem Herrn tue, der soll ausgerottet werden von seinem Volk. Und welcher Mensch, er sei vom Hause Israel oder ein Fremder unter euch, irgend Blut isset, wider den will ich mein Antlitz setzen und will ihn mitten aus seinem Volk rotten. Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch zum Altar gegeben, dass eure Seelen damit versöhnet werden. Denn das Blut ist die Versöhnung für das Leben. Darum habe ich gesagt den Kindern Israels: Keine Seele unter euch soll Blut essen, auch kein Fremdling, der unter euch wohnet. Und welcher Mensch, er sei vom Hause Israel oder ein Fremdling unter euch, der ein Tier oder Vogel fänget auf der Jagd, das man isset, der soll desselben Blut vergießen und mit Erde zuscharren. Denn des Leibes Leben ist in seinem Blut, solange es lebet, und ich habe den Kindern Israels gesagt: Ihr sollt keines Leibes Blut essen. Denn des Leibes Leben ist in seinem Blut. Wer es isset, der soll ausgerottet werden. Und welche Seele ein Aas oder was vom Wilde zerrissen ist, isset, er sei ein Einheimischer oder Fremdling, der soll sein Kleid waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend, so wird er rein. Wo er seine Kleider nicht waschen noch sich baden wird, so soll er seiner Missetat schuldig sein.